oben und unten und stark und schwach? Vielleicht ist das die falsche Unterteilung. Geöffnet und verschlossen und das korrekte Maß. Vielmehr geht es doch darum, bereit zu sein. Sicherheit und Sicherung des eigenen Tun, so viel Angst davor, nochmal loszugehen. Doch der Umkehrschluss ist der endgültige Stillstand und somit der Verlust, tiefer zu sehen. Bereit für die Öffnung, bereit für den Verschluss, bereit dafür, dass sich was bewegt. Doch bereit zu sein, heißt eine Lücke zu erkennen und diese Lücke auch zu verstehen. Der Gewinn ist rein, der Gewinn ist klar, der Gewinn ist, was gewonnen werden will. Nur leicht zu erreichen ist dieser sicher nicht, sonst wäre das Leid auf dem Weg nichts wert. Wenigstens nicht viel.